Erster, es war das 11. Jahr. Gott sprach zu mir. Zweiter, spricht zum Pharao von Ägypten. Er ist sehr groß. Dritter, er ist wie ein Baum im Libanon. Er ist hoch. Vierter, viel Wasser machte den Baum groß. Es floss überall. Fünfter, der Baum war höher als alle anderen Bäume. Sechster, Vögel wohnten in den Ästen. Menschen lebten im Schatten. Siebter, der Baum war schön. Er hatte viel Wasser. Achter, kein Baum im Garten Gottes war so schön. Neunter, ich machte den Baum schön. Andere Bäume waren neidisch. Zehnter, der Baum wurde stolz. Er wollte zum Himmel wachsen. Elfter, ein starker König nahm den Baum weg. Er war böse. Zwölfter, fremde Leute schnitten den Baum um. Er fiel hin. Dreizehnter, Vögel sitzen auf dem Stamm. Tiere sind bei den Ästen. Vierzehnter, kein Baum soll stolz sein. Alle müssen einmal sterben. Fünfzehnter, der Baum kam zu den Toten. Das Wasser stoppte. Sechzehnter, die Völker hatten Angst. Der Baum fiel tief hinunter. Siebzehnter, seine Freunde starben auch. Sie gingen zu den Toten. Achtzehnter, Pharao, du bist wie dieser Baum. Du wirst sterben.